Herr Kottnick, was sagen Sie dazu? Ja, gerade weil es so ist, dass es sehr differenziert betrachtet werden muss, wie ich es eben dargelegt habe, es auch viele Menschen gibt, die gute Erfahrungen in den Heimen gemacht haben. Deshalb kann man überhaupt nicht von einer pauschalen Regelung ausgehen. Auch eine pauschale Regelung wäre ungerecht. Und deshalb, und ich möchte da dem runden Tisch nicht vorgreifen und von außen etwas sagen, was sozusagen am runden Tisch erarbeitet werden muss. Deshalb muss es am runden Tisch eine Lösung finden, die den Heimkindern entspricht. Ich sage, dass es eine Lösung sein muss, die auch eine Wiedergutmachung beinhaltet. Also einem Entschädigungsfonds zum Beispiel, gebildet aus dem Staat, den Kirchen und aber auch den Unternehmen, die Kinder ja haben arbeiten lassen. Würde sowas schon mal gedacht? Was gäbe es dafür für Kriterien? Die müssten dafür aufgestellt werden. Ich sage es noch einmal, ich möchte dem runden Tisch nicht vorgreifen. Dieter Kottnick, der Präsident des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche. Vielen Dank, Herr Kottnick, für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank, Frau Heise.